Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So Leute, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Markus, 25 Jahre aus Schwerin, schreibt: Lieber Domian, das war ja eine mega geile Sendung gestern. Bitte stelle mir einen Kontakt her zu Jasmin, deiner ersten Anruferin, die mit der Wahnsinnsstimme, die so gerne Pornos guckt. So siehst du aus, Markus, dass ich dir den Kontakt herstelle. Frauke aus Essen schreibt: Hi Domian, auch ich gucke gerne Pornos, am liebsten schwulen Pornos. Mein Freund aber darf davon nichts wissen. Manchmal, wenn ich denke, heute Abend passiert es bei uns wieder, gucke ich heimlich vorher einen Film, um so richtig in Stimmung zu sein für meinen Liebsten. Schade nur, dass er keine Bi-Neigung hat, das wäre für mich das Allergrößte. Heute Nacht haben wir eine offene Sendung, ein offenes Talkradio. Also ihr könnt euch bei mir melden zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht, Elisabeth, 17 ja. Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo, Elisabeth. Ja. Dein Thema? Ja, ich würde gerne über meinen Vater reden. Den Vater? Ja. Warum? Ich habe zurzeit, also ich muss dazu sagen, ich habe ihn erst vor 9 Monaten kennengelernt. Also ich bin jetzt 17 und habe ihn mein ganzes Leben lang sozusagen nicht gesehen. Mhm. Und jetzt stellt sich eben raus, er ist eigentlich ein Mensch, mit dem ich überhaupt nicht kann. Und das heißt, er verletzt mich psychisch, kann man sozusagen sagen. Also er macht mich... Warum hast du ihn dein ganzes Leben lang nicht gesehen? Man muss dazu sagen, meine Mutter hat ihn mit 16 Jahren kennengelernt. Die waren 3 Jahre zusammen. Mit 18 hat sie mich schon sehr früh bekommen. Mhm. Und er hat sie in der Beziehung geschlagen. Und auch während der Schwangerschaft. Und deswegen hat sie sich auch von ihm getrennt. Mhm. Und jetzt muss man sagen, ich habe ihn, glaube ich, ich war 1 Jahr alt, da haben sie sich getrennt oder was. Und dann ist meine Mutter eben mit mir zusammen alleine gewesen, hat mich aufgezogen. Ja. Und mit 7 Jahren, also als ich 7 Jahre alt war, ist sie dann leider verstorben. Und wer ist da verstorben? Meine Mutter ist dann verstorben. Die Mutter ist verstorben, ja. Mhm. Ja, und sie hat aber davor nochmal geheiratet und hat mit meinem Stiefvater eben dann noch 2 Kinder gehabt. Mhm. Und da bin ich eben jetzt die ganze Zeit gewesen. Und da muss man auch sagen... Wie kam es denn jetzt zu dem Kontakt zu deinem leiblichen Vater vor 9 Monaten? Ja, ich bin eben schlecht behandelt worden bei meinem Stiefvater auch. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich will doch irgendwie, auch weil mir eben ein Teil fehlt, will ich doch mal meinen Vater kennenlernen. Mhm. Obwohl ich von meiner Familie auch schlechte Dinge über ihn eben gehört habe, mit dem Schlagen auch. Dann hast du ihn gesucht. Wie hast du ihn gesucht? Ich habe selbst den Kontakt nicht herstellen können, weil mir auch keiner was sagen wollte. Mhm. Bloß ich habe meine Oma, mit der ich auch einen riesen Kontakt habe, habe ich uns gebeten und sie hat mir den dann Kontakt dann hergestellt. Zwar hat dann, also die andere Oma, sozusagen die Mutter von meinem Vater, hat sich dann in Verbindung gesetzt und hat mich dann eben sozusagen hingebracht. Also so kam es dann. Wie war das für dich, was war das für ein Gefühl, als du ihn dann zum allerersten Mal gesehen hast, als ihr euch gegenüber gestanden habt? Ja, das war sehr irgendwie schrecklich, nicht auszudrücken. Es war ein Blackout, ja nicht, weil ich mich irgendwie gefreut habe, es war irgendwie komisch, weil es auch überraschend war ziemlich. Also von jetzt auf dahin halt eben. Und ich habe ihn gesehen und es war irgendwie, ich war überwältigend, weil ich habe ihn vorher noch nie gesehen und ich habe auch gleich Ähnlichkeiten erkannt und es war schon irgendwie schön. Kann ich mir gut vorstellen. So, du bist aber im Moment gar nicht mehr so begeistert von diesem Kontakt. Was genau ist denn nun vorgefallen, dass dir der Kontakt nicht gefällt? Also die ersten 2 Wochen hat er sich wirklich rührend, muss man sagen, um mich gekümmert. Er hat sich Zeit genommen, hat viel mit mir unternommen. Bloß das Problem war ja dann eben, er hat dann alles schnell fallen lassen. Das hat man wirklich gemerkt. Zuerst war auf einmal alles riesig, er hat sich viel bemüht und dann war einfach Sense. Es war so, er hat eine Freundin und mit der, muss ich sagen, verstehe ich mich einfach großartig und das ist eher auch das Problem. Normalerweise müsste ich mich mit ihm verstehen. Bloß ist es so, er hat eben von Anfang an gesagt, du kümmerst dich jetzt um meine Tochter, ich habe keine Zeit, mach du das. Wo sind denn jetzt genau die Knackpunkte zwischen deinem Vater und dir? Ach, es ist zum Beispiel so, er macht Dinge, wo ich nicht verstehen kann, wie er so über seine Tochter reden kann. Zum Beispiel... Also über dich reden kann. Ja, ja. Mhm. Er sagt zum Beispiel, das war ja da. Ich habe zum Beispiel, man hat mir natürlich am Anfang auch Vorwürfe gemacht. Man hat gesagt, du hast jetzt gar nichts von deinem Vater gewusst und jetzt von heute auf morgen bist du bei meinem Vater und bist total überragt von ihm. Das war ich auch, ich war begeistert von ihm. Elisabeth, sag mal genau, was dich stört. Es muss ja was Konkretes geben. Ja, es war dann das, dass er eben gesagt hat, du bist eben meine Tochter und ich liebe dich auch. Und er hat eben, das war das Problem, er hat mir irgendwie was vorgelogen. Es war so zum Beispiel, ich wollte von ihm wissen, warum hat er mich zum Beispiel verlassen sozusagen? Mhm. Warum hat er mich auch zur Adoption freigegeben? Mhm. Das war ja das, er hatte das im Prinzip auch. Und da hat er dir was vorgelogen. Was hat er dir denn da vorgelogen? Er hat sich, also zu mir persönlich hat er eben was ganz anderes erzählt. Er hat gesagt, es ging persönlich von ihm nicht, beruflich, und er wollte, dass ich bei ihm bleibe, bloß man hat ihn gezwungen. Woher weißt du, dass er dich belogen hat? Meine Freundin, also seine Freundin, hat ihm selber das gefragt und er hat gesagt, warum sollte ich ihr jetzt das sagen? Das ist überhaupt nicht ihr. Hast du ihm das gesagt? Hast du mit ihm darüber gesprochen, dass er dich offensichtlich dann belogen hat? Nein, weil ich das nicht konnte. Er ist ein Mensch, er flippt dann aus und das war ja das. Wo ich ihn dann zur Rede stellen wollte, hat er gesagt, du bist für mich ziemlich egoistisch, hat er gesagt. Und ich habe gesagt, warum? Ich will doch bloß eine Familie haben. Ich habe mein ganzes Leben lang nie eine richtige Familie gehabt. Mhm. Und das, was ich mir wünsche, ist ein Vater, den ich einfach da haben kann, wenn ich ihn brauche. Aber wieso bist du, ich verstehe nicht, wieso wirft er dir vor, dass du egoistisch bist, wenn du ihn letztendlich darauf aufmerksam machst, dass er dir die Unwahrheit gesagt hat? Ja, das verstehe ich auch nicht. Er hat gesagt, darum ich anderen Menschen glaube, weil er gesagt hat, hat dir irgendjemand eingeredet, dass ich dich zur Adoption freigegeben habe? Ich glaube, Elisabeth, das ist natürlich jetzt sehr schwer zu beurteilen, auch von außen. Jetzt hat er das gesagt, dann habe ich das wieder gesagt, und er hat das gesagt. Wenn man sich so lange nicht gesehen hat und ihr seid jetzt gerade erst mal 9 Monate in Kontakt, ja, vielleicht ist es auch sehr schwer, bis man sich da so ein bisschen aneinander gewöhnt hat und beschnuppert hat. Und vielleicht geht es auch nur, indem du wirklich dann auch immer wieder darauf drängst, alles auf den Tisch zu legen. Ja, das ist ja das Problem. Das ist ja das Problem. Ich versuche mit ihm zu reden und er blockt einfach ab. Das ist so. Gut, aber was bleibt denn übrig? Letztendlich kannst du gar nichts anderes tun, als immer wieder versuchen, wenn dir daran liegt, mit ihm zu reden oder ihm klarzumachen, wenn er immer wieder abblockt, dass der Kontakt keinen Sinn hat. Ja, aber Domian, pass auf, es ist so, wenn ich zu ihm hingehe, es ist ja auch das, ich bin immer die Person, die kommt und macht und tut, obwohl ich ihm nie vorgeworfen habe, dass er mich verlassen hat. Ich könnte das machen, aber das ist... Ja, wenn du dich von ihm nicht gut behandelt fühlst, und so klingt das ja, wie du das erzählst, dann musst du ihm das sagen und nochmal sagen. Und dann musst du ihm androhen, dass du, wenn es sich nicht ändert, du den Kontakt wieder abbrichst. Ja, und das ist ja das Problem. Ich bin zu ihm gegangen und das wollte ich ihm auch sagen. Und was er gesagt hat, das hat mich zutiefst verletzt. Ich habe gesagt, Papa, ich liebe dich gleichzeitig. Ich kenne dich zwar kurz, aber das ist einfach ein Gefühl da. Und ich will dich nicht verlieren. Und er hat gesagt, ich zwinge niemanden. Wenn du nicht bei mir bleiben willst, dann geh. Na gut, dann würde ich auch die Konsequenz rausziehen und erstmal wieder einen Schritt zurückgehen. Ja, dass er das kapiert, wie ernst die Lage ist und dass er das mit dir auch nicht so machen kann. Ja, das habe ich auch gedacht, dass ihm das vielleicht wehtut. Vielleicht habe ich das auch mit Absicht gemacht, weil ich gedacht habe, wenn ich gehe und alles beendet, dann tut er das. Jetzt mal ein Vorschlag, Elisabeth. Ich habe einen Psychologen hier, der sich gerade in solchen Familienproblematiken ausgesprochen gut auskennt. Ja. Vielleicht hat der Ferdinand, heißt er, vielleicht hat er noch eine andere Sichtweise oder einen anderen Aspekt. Du legst mal auf, er ruft dich gleich nochmal an und ihr beide könnt noch ein bisschen miteinander reden, okay? Okay, danke schön. Alles Gute, auf Wiederhören. Ja, tschüss. Tschüss. André, 27 Jahre alt, guten Morgen. Hallo André, dein Thema. Ja, mein Thema ist eigentlich das Thema von gestern. Gestern das Thema Pornografie. Ja. Nur gestern kam mir das alles so positiv rüber. Hurra, hurra, man kann viel Geld verdienen. Hurra, hurra, es ist so wunderhübsch. Dabei ist das nichts anderes als ein, ja, ich sag mal, ein ganz brutales Geschäft. Wo ganz brutal auch ganz große Geschäftemacher hinter sind und die Frauen teilweise sich ja selbst was vormachen in dem Geschäft. Also, redest du aus eigener Erfahrung? Ich aus eigener Erfahrung. Ich habe angefangen als Laiendarsteller ganz normal, habe dann im Profibereich gearbeitet, bis hin zur Eigenproduktion, Auftragsproduktion im Pornobereich. Also ich bin seit knapp sechs Jahren habe ich es gemacht. Bis jetzt aber nicht mehr drin im Moment. Bin ich nicht mehr drin, werde auch nicht mehr reingehen, weil es ist einfach eine Geschichte, wo ich sage, irgendwo ist ein Schlussstrich gezogen. Also gestern hatte ich einen Anrufer, da war ich ganz erstaunt, dass der so, er sagt, dass er sehr wenig verdient. Er und seine Frau machen... Das Kilo, richtig. Genau. Den habe ich von der Stimme auch erkannt, gebe ich ganz ehrlich zu, also von dem Geschäft her. Ist es denn wirklich so, dass das unter Umständen so wenig bezahlt nur wird? Bei Männern wird es prinzipiell wenig bezahlt. Bei Männern liegt eine X-Szene, das ist also der eigentliche Akt, liegt im Schnitt bei angefangen bei 250 Mark. Die Szene dauert im Schnitt 45 Minuten bis zu einer Stunde, der direkte Akt. Ja. Wie viele Szenen werden denn, so sagt einem die Zahl ja nicht viel, wie viele Szenen werden denn am Tag produziert? Produziert werden ein Film komplett, ein normal am Tag, je nach Aufwand, je nach Leistung. Und das heißt, wie viele Szenen sind das dann? Zwischen 5 und 6. Es gibt aber auch Tage, wo 7 Szenen gemacht werden. Ja gut, dann kommt ja schon einiges zusammen. Ne? Also man sieht, im Endeffekt sieht man 20 Minuten vielleicht, diese einzelnen Szenen im Endprodukt im Film. Aber die Szene hat dann 45 Minuten gedauert. Also. So, du bist jetzt so viele Jahre in diesem Profigewerbe tätig gewesen. Richtig. Wie sah das denn bei dir verdienstmäßig aus? Wie viel hast du so im Durchschnitt im Monat verdient? Es ging also danach dann bei Tagesgagen. Mhm. Also man hat irgendwann ein Level erreicht, wo man Tagesgagen aufgerufen hat und die Tagesgagen beliefen sich dann im Schnitt zwischen 700 und 800 Mark Tagesgage. Ja. So ein Tag, der hat 24 Stunden. Das kann schon mal ein Dreh sein, wo man morgens um 8 Uhr kommt und irgendwann nachts um 2 Uhr nach Hause geht. Mhm. So, was viele Darsteller, das habe ich auch gestern gemerkt bei der einen, die da im Internet das ganze Geschichte macht, die sagen, hurra, hurra, ich verdiene viel Geld. Mhm. Wobei das auch gar nicht so viel war, was die erzählt hat. Aber. Es geht ja nicht um viel Geld, nur die sehen das Geld. Mhm. So, ich muss aber meine Krankenversicherung selbst bezahlen, ich habe Gewerbe anzumelden, ich habe Steuern zu bezahlen, so, und dann rechnet ihr mal bitte schön unterm Strich aus, was du davon hast. Dann hast du vielleicht nur 4.000 bis 5.000 Mark. Mhm. Wenn ich als LKW-Fahrer fahre, habe ich das Gleiche. Warum bist du dann so viele Jahre dabei geblieben? Es hat am Anfang natürlich Spaß gemacht. Mhm. Gebe ich auch ganz ehrlich zu. Mhm. Nur irgendwann siehst du diese Frauen oder die Darstellerei als Objekt an. Mhm. Also ich bin. War es am Anfang wirklich so, dass du auch wirklich so mit sexuellem Spaß dabei warst, als wenn diese Filme gedreht waren? Ja. Also ich kann das definitiv nur bejahen, nur irgendwann hat man Level erreicht, wenn man eine Woche durchdreht. Ja, klar. Aber ist es nicht so, dass man, du hast es ja auch immer wieder mit anderen Frauen zu tun gehabt, mit anderen Partnerinnen. Ja, richtig. Da waren doch bestimmt welche dabei, die dich eigentlich gar nicht angemacht haben. Wie macht man das als Mann dann, da den Lustvollen zu spielen? Ja, was heißt Lustvollen zu spielen? Ich sag mal, da kannst du genauso eine fragen, die professionell auf dem Straßenstrich oder im Bordell arbeitet. Die haben auch nicht die Tollen, nur bei uns Männern muss das Ding entstehen, das ist eine reine Sache. Genau. Und irgendwann schaltest du halt ab, das ist dann, da stellt man sich Gott weiß was vor. Also das heißt, du würdest dem auch zustimmen, der Thilo sagt das gestern auch, dass das eine reine Kopfgeschichte ist. Ja, teils, teils. Also es gibt, man muss jetzt untergliedern. Es gibt Leute, die können das mit dem Kopf sehr gut steuern. Das sind Tage, da kannst du das nicht mit dem Kopf steuern. An was hast du dann gedacht, wenn du keinen Hoch bekamst und du warst mit irgendeiner Frau zusammen am Set, wie man das so sagt, vor den Kameras? Was hast du gedacht? Da habe ich nicht viel gedacht. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich um die Ecke gegangen. Muss ja das Studio vorstellen, da sind auch Trennwände dazwischen. Mhm. Hab mir irgendein Pornoheft genommen. Wieder ein Pornoheft, ja. Wo mich die Frauen angesprochen haben, hab dann dementsprechend ordiniert, dass das Ding entstand. Ja. Ja, und dann wurde ja in der Zwischenzeit ein Cut gemacht, also ein Schnitt gemacht. Ja, dann bin ich da reingesprungen, wo es gestanden hat. Mhm. Dann 5 Minuten weitergemacht. Wenn er wieder abgefallen ist, das gleiche nochmal. Mhm. Ich habe mit dem Thilo auch gestern über Viagra gesprochen. Wird Viagra konsumiert bei Pornodarstellern? Ja. Ja. Also, weil im Profibereich hast du irgendwann ein Level erreicht, wo du dann nicht mehr hochkriegst, auch den Kopf nicht mehr. Mhm. Weil das Ding macht irgendwann, die sage ich jetzt mal einfach so, macht nicht mehr mit, es geht nicht. Boah, also es gibt Leute, die, es sind drei Sachen. Es gibt einmal Viagra, es gibt einmal muskuläre Aufbaupräparate, die sich einige Darsteller wirklich direkt injizieren, in das beste Stück. Mhm. Und es gibt Koks. Und diese drei Varianten sind da gang und gäbe. Also ist Koks, das heißt Drogen, ist auch sehr verbreitet in dem Milieu. Natürlich, weil sehr viele Frauen auch nicht klarkommen damit und sehr viele Männer. Und es ist einfach auch so, die Gesundheitsgefahr ist sehr groß. Es lebt keiner. Das heißt zum Beispiel, es werden Darstellerinnen aus dem Osten gecastet, aus, ich sag jetzt mal, Tschechei, Slowakei. Mhm. Die haben zwar einen sogenannten Bockschein oder eben den HIV-Test mit. Moral von der Geschichte, den kann ich fälschen, jederzeit. Natürlich. Und er ist ja nie ganz aktuell, er kann ja nicht aktuell sein. Er kann nicht aktuell sein, man weiß irgendwann nicht mehr im Amateurbereich, was hat derjenige den Abend davor gemacht. Mhm. So. Und es geht ja nicht nur um HIV, viele sagen HIV, es geht um ganz viele Krankheiten, ganz viele schlimme Krankheiten. Bist du denn gut, das heißt gesund durch diese Jahre durchgekommen? Ich bin hundertprozentig gesund durchgekommen. Ich habe also nach dem Abschluss, nach der Karenzzeit, haben wir gesagt, nach dem letzten Dreh habe ich 3 Monate gewartet. Mhm. So dass ich das auch definitiv wusste. Mhm. Habe also nochmal einen erneuten Test gemacht und einwandfrei. Mhm. Du hast gerade gesagt, dass unter Umständen ganz viele Szenen an einem Tag gedreht werden. Ja. Wie viel Mal muss man als männlicher Darsteller zu einem Orgasmus kommen? Also zweimal. Zweimal. Du musst ja so eine Tagesgage splitten auf 2 Szenen. Mhm. Also sprich, wenn du auf 700 Mal sind, pro Szene 350. Und wenn man natürlich diesen sogenannten Kampfshot, also den Abspritzer, nicht hat, aber man hört ja auch immer wieder oder liest, dass der Samenerguss vorgetäuscht wird. Gibt's nicht. gibt es also im deutschen Bereich gibt es nicht. Man unterscheidet auch zwischen diesen Fake-Videos, die sehr stark Amerika und England gedreht werden. Mhm. Da wird vorher ein bisschen Eiweiß in die Eichel reingespritzt, sodass man dann drückt und dass es spritzt. Das sind aber so gefakte Sachen. Mhm. Also sind keine realen Sachen. Ja. Das gab es also bei dir und bei euch gab es das nicht. Wir wussten nicht, wie wir das hinkriegen. Und ich setze mir keine Spritze an und spritze mir irgendwelche Eiweißdinger da rein, nur weil ich einen weiteren Ding habe. Hattest du in dieser Zeit eine feste Partnerschaft, eine Freundin? Ich war verheiratet. Du warst verheiratet sogar. Ich war verheiratet, meine Ex-Frau hat damals mitgemacht, bin also jetzt geschieden. Ah ja. Es war auch damals angefangen, klar, ein bisschen Geld nebenbei. Hm. Habt ihr denn im privaten Bereich noch Spaß an der Sexualität gehabt? Am Anfang ja. Am Anfang definitiv ja. Hm. Wir haben, das war dann also, hat nichts mit dem Pornodreh zu tun, wir haben uns dann getrennt. Hm. Und ich habe für mich selbst gemerkt, dass ich irgendwann, während andere in die Diskotheken gegangen sind, die Männer, und haben gesagt, boah, die ist ja heiß, die da in der Ecke steht, die möchte man jetzt anbangen. Dann habe ich gesagt, oh, lasst mich in Ruhe mit Frauen. Das heißt, im privaten Bereich gab es kaum mehr Sexualität für dich hinterher. Nein, ich habe dann irgendwo gedacht, ich sag, morgen verdiene ich damit Geld, warum soll ich jetzt umsonst? Mhm. Und das hat sich dann so weiterentwickelt und irgendwo habe ich mir dann gesagt, hey, so kann es nicht weitergehen. Mhm. Es kann doch nicht sein, dass du eine hübsche, nette Person privat kennenlernst. Ja. Du musst ja vorher vielleicht, sage ich jetzt mal, ein Hornheft reinziehen, damit das Ding funktioniert. Wie würdest du sagen, ist deine Sexualität durch diese 6 Jahre als Pornodarsteller in irgendeiner Weise degeneriert? Sie ist im Arsch gegangen, auf Deutsch gesagt. Mhm. Also ganz definitiv, sie ist also nach einer gewissen Zeit definitiv im Arsch gegangen. Ich habe die Frau nicht mehr als Frau gesehen, sondern als Objekt. Mhm. Ich habe auch irgendwo innerlich meinen Kopf nicht mehr abschalten können. Ich habe das dann ja, wie im Dreh gemacht. Mhm. Sie war glücklich, ich war glücklich. Danke für das Gespräch. Und da muss man als Mann einfach sagen, hier ist Schluss. Mhm. Wie sieht das denn heute aus? Hast du jetzt eine Partnerschaft und hast du es? Nein, ich habe also, das ist auch ein Nachteil, das sehen auch viele nicht. Es ist ein Nachteil in der Beziehung, wenn ich bin ein grundehrlicher Mensch. Ich sage von vornherein, pass mal auf, ich habe früher Pornos gedreht, mache ich es nicht mehr, ich habe auch welche produziert. Hast du schlechte Karten? Eben. Mhm. Sagen dann viele, ich möchte wieder doch nicht, wer weiß das schon, aber die sehen mich nicht als Menschen. Hast du denn heute einen wieder eher normaleren Zugang zur Sexualität? Ja. Ja, also ich muss auch ehrlich sagen, ich habe da auch einen sehr guten Bekannten, der ist Therapeut, Psychotherapeut, der hat mir auch geholfen, weil sehr viele Faktoren zusammenkamen. Also jetzt funktioniert das wieder, kann mich nicht beklagen. Wenn man so lange das profimäßig betrieben hat, in welchen Beruf kann man dann gehen? Jetzt auch an dich gefragt, was hast du danach gemacht, was machst du heute? Ja, ich bin ja normalerweise, jetzt verarbeite ich eine Autovermietung, ganz normal und sonst auf dem LKW gefahren. Nur es wird dich als Mann direkt keiner ansprechen. Es wird keiner sagen, hey, dich habe ich im Porno gesehen. Als Mann wird das schon eher akzeptiert. Das wird man schon sagen, hey, hast du manchmal das Gefühl, dass dich noch Leute kennen und die dich wiedererkennen? Nein, es ist einfach so, die Leute, die das schauen, die interessieren sich nie für den Typen. Also ich spreche jetzt mal männlich, weil Männer schauen sich das. Die interessieren sich nicht für den Typen, sondern die interessieren sich, wie der Type, die Frau. Natürlich, ja. Ne? Ja. Mehr interessiert ihn nicht. Ja, ja. Wir haben es auch schon versucht, was du gestern angesprochen hast, Kondomfilme. Filme mit Kondomen zu machen. Es guckt sich keiner an. Das sind Ladenhüter. Traurigerweise, ne? Ja, es liegt aber nicht an uns Männern und an unseren Darstellern. Es liegt letztendlich an dem Zuschauer. Kannst du dir heute noch, guckst du dir heute ab und zu privat einen Pornofilm an? Nein. Ja. Wenn du dich heute jetzt so privat in Stimmung bringen willst, wie machst du das? Ich gucke mir meine Partnerin an, die mir gegenüber ist. Ach, du hast doch eine Beziehung im Moment. Hast du doch eine Beziehung im Moment, eine Partnerschaft? Nein, direkte Partnerschaft nicht. Aber es gibt eine. Ich würde jetzt mal ganz dreist sagen, in dem Geschäft will mich keiner. Sag ich mal so. Ich lasse noch ein bisschen Zeit ins Land gehen, man hat seine Bekannten, man hat seine Freundeskreis, aber direkt jetzt eine Bindung aufbauen. Als du damals damit angefangen hast, vor 6 Jahren, wie bist du überhaupt an das Gewerbe rangekommen? Wie entstand die Idee? Ach du Feuerwehr, damals war ich auf der Erotikmesse in Berlin, hinter die 4 großen Messen, und da habe ich damals einen Produzenten kennengelernt. Und da ich auch mit meiner Ex-Frau damals in Ostdeutschland gelebt habe, hat er mich gefragt, ach ja, kannst du nicht mal organisieren, ein paar Darstellerinnen und sowas, und ich kannte halt Leute, die sehr freizügig waren, habe ich gefragt, mach mal Lust. So kam das dazu, und dann ist ein männlicher Darsteller ausgefallen. So fing es an. Ja, und dann hat er gesagt, hast du nicht mal Lust? Und nach Absprache habe ich gesagt, ja, versuche ich es mal. Und ich werde es nie vergessen, das war meine erste Szene an der Landstraße. PKWs, wir haben eine Autopanne vorgetäuscht und die PKWs sind vorbeigefahren. Und es war minus 14 Grad im tiefsten Schnee. Und ich musste da machen. Und dann habe ich mir so überlegt, die sind wirklich vorbeigefahren, haben gehupt. Ich war da am Agieren und am Machen. Und die Leute sind da unten gewesen. Und ich habe mich gefragt, war das jetzt eine Erregung oder war das Gefrierbrand? Auf wie viel Zentimeter kommst du? Das ist ja bei einem Pornodarsteller, glaube ich, ein wichtiges Kriterium. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe in meinem Leben noch nie gemessen. Ach, das glaube ich dir nicht. Nein, kannst du sagen, ich weiß es wirklich definitiv hundertprozentig nicht. Also über den Daumen, 20 Zentimeter wahrscheinlich. würde ich mal so sagen. Ja, also, ja. Wir werden über 20 Zentimeter, denke ich mal, sein. Ich habe aber witzig, ich gebe hoch und heilig noch nicht gemessen, denn ja, das ist Faktor, es kommt nicht mit in die Hand. Also, du siehst das sehr kritisch und das ist auch sehr richtig so, dass man das kritisch sieht. Und du hast deine persönlichen Erfahrungen gemacht und aufgrund dieser Erfahrung würdest du eher auch jemandem abraten, sich da zu engagieren. Ich habe positive wie negative gemacht. Nur ich will es mal so sagen, jeder soll seine Zukunft mal austesten. Er soll selbst wissen, ob er es machen möchte oder nicht. So, er muss sich ernst bewusst werden. Das ist ein knochenharter Job. Das ist ein knochenhartes Gewerbe. Als Frau ist man schneller abgesagt als sonst was. 10, 20 Filme oder 10, 20 Szenen. Dann ist man schon weg aus dem Fenster und man verdient nicht das große Geld. Und irgendwann, man sieht zwar das Geld, was am Anfang auf den Tisch kommt, auch bei deiner, die gestern angerufen haben, im Internet. Ja. Nur man muss eins merken, die Leute, die dahinter stehen, die haben Gewerbe angemeldet, die geben Steuererklärung. Ja, irgendwann klopft das Finanzamt an und sagt, ja. Also, sehr differenzierte Sichtweise des Gewerbes der Pornografie. André war das, 27 Jahre alt. Vielen Dank für den Anruf, alles Gute. Danke dir auch. Tschüss. Dazu gleich auch just ein Fax, nämlich von Jan aus Hannover, 18 Jahre, der schreibt, Domian, ich muss sagen, ich finde das prüde von dir, dass du niemals in einem Pornofilm mitmachen würdest, habe ich ja gestern so gesagt. Ich dachte immer, mit dir könnte man Pferde stehlen. Ja, Pferde stehlen kann man, recht gerne. Katharina, na gerne auch nicht, aber Katharina, 23 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hi, ja. Hier ist Katharina. Katharina. Also, mein Problem lautet eigentlich ganz anders. Ich habe nämlich wirklich ein Problem. Letztes Jahr auf der Love Parade, das war letztes Jahr, habe ich einen Typen kennengelernt. In Berlin? In Berlin, ja. Nicht auf der Parade, sondern es war ganz witzig, durch so eine Internetaktion gab es, die nannte sich das Love WG und sowas ähnliches wie Big Brother, nur übers Internet. Und da war dieser Typ dabei und ich habe mir eigentlich nichts dabei gedacht. Ich habe auch nicht gemerkt, dass er schwul ist. Also gar nichts gemerkt, also ganz blöd, obwohl ich eigentlich so mit Schwulen schon ziemlich viel zu tun habe. Ja, und ich hatte mich jetzt auch nicht so in ihm interessiert. Er sieht sehr gut aus und hat eine wahnsinnig gute Art. Aber wie gesagt, ich hatte keine Absichten. Dann kam es nämlich von ihm aus, dass er, wir hatten ziemlich viel getrunken so Sonntag noch, dass er angefangen hat, mich anzugraben sozusagen. Und dann kam es auch so zur wilden Knutscherei. Mehr aber auch nicht. Dann war ich wieder zurück von der Love Parade und dachte mir, ja, der könnte mir eigentlich ganz gut über meine Trennung von meinem Ex-Freund weiterhelfen. Also mehr so ein bisschen an mich gedacht und auch nur scherzmäßig. Dann habe ich ihn angerufen und fragte ihn, ja, wollen wir uns mal treffen? Wohnt er denn auch in deiner Umgebung? Ja, er wohnt auch in meiner Umgebung, Wie praktisch? Bitte? Wie praktisch? Ja, sehr praktisch, eigentlich. Also du hast ihn angerufen und dann? Ja, und dann meinte er so, ja, ich glaube, ich muss dir was sagen. Und ich so, dachte wirklich, es kommt jetzt, ja, ich habe Frau und Kind oder sonstiges. Nein, ich bin schwul. Ich so, ah ja, okay. Und damals, als ich bei ihm war, wohnte er auch oder wohnt auch immer noch in der Wohnung seines Freundes. Ja, nur war das da ja noch früh genug, ne? Könnte man ja sagen, da war noch nicht viel passiert. Nur ein bisschen rumknutschen auf der Love Parade, na und? Ja, natürlich, aber ich habe mich halt schon, weil er ist nach wie vor eigentlich mein Traumtyp. Das hat sich bis heute bestätigt. So, das war letztes Jahr bei der Love Parade, das ist ja fast ein Jahr rum. Ne? Ja. Ist ja fast ein Jahr her. Dann wurde ein paar Wochen später das aufgelöst, dass er schwul ist. Und jetzt rufst du zu dem Thema an. Das heißt, das hat dich bis heute begleitet? Ja, der Punkt ist nämlich der, dass ich dann in die WG mit eingezogen bin. Das ist auch in die Zweier-WG, die hatten zufällig ein Zimmer frei. Ja. Und ich dachte mir halt, irgendwie wirst du es doch schaffen, den umzupolen, zumal der andere auch bi. Meines Erachtens gibt es kein bisexuell bei Männern, aber gut, er findet sich als bi, ist also der Freund von dem, in dem ich mich wahnsinnig verliebt habe. Mittlerweile ist es eigentlich so eine Dreierkonstellation geworden. Was heißt Dreierkonstellation? Ihr seid aber nicht, ihr habt nichts miteinander zu tun. Doch. Ja, eben. Also das hat sich dann so ergeben. Aber sagtest du gerade nicht, das kann gar nicht sein, dass Männer bi sind? Offensichtlich haben wir dann doch, oder wie? Ja, wahrscheinlich. Aber also im Klartext, ihr drei habt jetzt auch ein Techtelmechtel miteinander, ihr geht auch in die Kiste zu dritt. Ja, genau. Und hast du denn mit dem du da rumgeknutscht hast, ist mir das schon klar, aber mit dem Freund verbindet dich da auch emotional etwas Näheres, Engeres? Ja, also ich muss sagen, ich habe eigentlich schon immer von so einer Dreierkonstellation geträumt, so die ganze Zeit eigentlich schon. Ich fand das immer sehr reizvoll. Gehen denn die Jungs ihren schwulen Neigungen auch nach wie vor noch nach? Ja, Ja, und das ist eben, ich meine, da habe ich nichts gegen. Es ist eigentlich auch ästhetisch für mich. Ich bin ja auch des Öfteren dabei, aber ich habe trotzdem irgendwo ein Problem mit, weil ich eben... Genau, wo genau liegt jetzt das Problem? Dass ich mehr in den Schwulen, also der eigentlich mehr schwul ist, verliebt bin als in den anderen und... Der andere, der ist noch ziemlich... Also ich würde sagen, der ganz große, der Kardinalsfehler war schon, dass du da überhaupt einbezogen bist. Ja. Na, da fängt es schon an. Da fing die Katastrophe eigentlich schon an. Ja. Und jetzt hast du dich da so rein verstrickt, wo man ja fast gar keine Lösung mehr findet. Außer der Lösung, dass du da irgendwie auf Abstand gehst. Kannst du vergessen, die kriegst du nicht. Das ist ja nun fast ein Jahr schon her, oder ein Dreivierteljahr. Ja. Ja, kann man ja so sagen. Ja, aber was soll ich machen? Ich könnte es nicht übers Herz bringen, auszuziehen. Was machst du denn, wenn der, den du jetzt am meisten liebst und der auch am ehesten schwul ist, wenn der sich so richtig jetzt in einen Mann verknallt? Was dann? Ja, dann wäre sowieso die ganze Dreierkonstellation kaputt. Das kann aber die beiden haben ja auch keine, so habe ich es gerade verstanden, das ist keine richtige Beziehung, die miteinander führen, ne? Die beiden Jungs. Ja, da eigentlich ja schon, die waren ja vorher schon zusammen, nur das Problem ist, dass der eine ziemlich jung ist und ich glaube noch nicht so ganz sicher ist, ob er jetzt wirklich schwul ist oder nicht. Ja. Wie alt ist denn deiner? Der Schwule, der ist 26. Und der Kleine, der Jüngere? Der Jüngere ist 20. 20, aha. Ja, genau. Und also das ist so eine Art Verhältnis, was die miteinander haben, auch nicht so ganz richtig. Katharina, da gibt es gar keine Lösung. Da wirst du leiden und irgendwann ziehst du den Kürzeren. Punkt. Ja, ich denke halt immer noch, dass ich vielleicht den einen... Nein, kriegst du nicht. Nein, kriegst du nicht. Klingt doch völlig logisch. Der wird seine Bi-Anteile haben und das wird er ausleben bei dir. Aber wie du das geschildert hast, kannst du es wahrscheinlich völlig vergessen, ihn jemals ganz auf deiner Seite zu haben. Ganz auf deiner Seite zu haben. Ja, ich hoffe halt immer noch, also es ist wirklich schwer. Ich hoffe dann nicht mit dir, weil ich das gar nicht glauben kann. Ja, wie soll ich das weitermachen? Dann lasse ich es einfach so laufen? Ja, ich glaube, dass das Allerklügste für dich wäre, zumindest da erstmal auszuziehen und ein bisschen auf Distanz zu gehen und dann mal gucken, wie sich das alles so entwickelt. Du hängst ja mittendrin und du hast einfach keine guten Karten. Deine Karten sind einfach schlecht in dem Spielchen. Wie ist denn der Sex mit dem Schwulen? Ja, schon ganz gut eigentlich, aber bei dem Schwulen und bei mir ist dann immer noch der Dritte dabei. Also der ist immer dabei. Aha, du schläfst also nie alleine mit dem, den du eigentlich begehrst. Ja, und den genau, du und das ist ja das, was mich kaputt macht. Ja, aber du machst es ja nur immer seit Monaten und Wochen und immer weiter mit. Ja, aber das müsste dir doch eigentlich erst eine Lehre sein. Das ist von, wann bist du eingezogen? Also ich war Love Parade August und im Oktober bin ich dann eingezogen. Im Oktober, na gut. Jetzt haben wir bald April schon. Das ist ja noch eine lange Zeit, wo man Leute gut kennenlernen kann. Und wenn das bis jetzt nicht geklappt hat, vergiss es, Mensch. Der brauchte wahrscheinlich sowieso den anderen, um sich auch noch richtig in Fahrt zu bringen. Und kriegt vielleicht, wollen wir es mal ganz klar sagen, vielleicht gar keinen Hoch mit dir allein. Ja, ich konnte es ja eigentlich noch nie richtig ausprobieren. Weil immer wenn die Situation da war... Dann hat ich sage dir, wenn der dich richtig begehren würde, volle Kanne begehren würde, dann würde der mit dir alleine auch ab und zu mal was machen. Und das hat er seit Monaten überhaupt nicht in irgendeiner Weise versucht. Ja, das ist schon richtig, aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Na, wir drehen uns im Kreis. Ich habe ja gerade gesagt, was meine Meinung ist. Raus da, raus. Ja. Oder du musst halt noch ein bisschen mehr verletzt werden. Wahrscheinlich bist du so eine, die so richtig sich festbeißt in irgend so eine Idee, die absurd ist, und du brauchst immer wieder einen auf die Nase, bis du es dann endlich mal kapiert hast. Ja, das war bei meiner vorigen Beziehung auch genau so. Das ist doch auch eine demütigende Rolle für dich, die du da hast. Du bist doch die Zappeltante, die immer letztendlich um Almosen der Erotik bittet, ne? Ja, ich meine, da gibt es schon noch einen Punkt, und zwar der 20-Jährige, der ist wiederum, weil er sich, wie gesagt, noch nicht so ganz so sicher ist, glaube ich, meines Erachtens mehr in mich verliebt. Und wenn ich jetzt gehen würde, dann würde er bestimmt auch gehen. Wir haben uns da auch schon mal ein bisschen über... Ja gut, aber dem bist du ja nicht verliebt. Insofern ist es ja gar kein Thema. Ja, verliebt vielleicht ein bisschen, aber die Zuneigung ist zu dem anderen größer. Nur das Katharina, du hast dich völlig verfahren. Ja. Such dir einen schönen, trockenen, sturztrockenen Heteromann, der nicht solche Sachen im Sinn hat wie die beiden Jungs, und lass dich auf eine Beziehung mal mit so einem ein. Ja, wenn es die gäbe, wäre es ja ganz gut. Es gibt so ein paar Heteromänner, habe ich schon kennengelernt. Die gibt es schon. Ja? Ja. Wobei auf der Love Parade, auf der Love Parade ist es wirklich schwierig, das alles auseinanderzuhalten. Das fällt mir auch sehr schwer. Ja. Katharina, ja. Du hast ein schweres Stück Arbeit vor dir, da ja, rauszukommen. Ich beneide dich nicht, aber ich wünsche dir dennoch Glück und viel Erfolg und Kraft. Ich danke Mut. Dir. Ich werde mich dann nochmal melden, vielleicht, wenn ich das Ergebnis irgendwann habe. Gerne. Danke. Wiederhören. Tschüss. Ciao. 1:30, 15, nee, und 11 Sekunden und jetzt eine kleine Pause. Nur 31, 10 Sekunden, hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht freie Themen nach, das heißt, ihr könnt mich ganz einfach anrufen, wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Morgen haben wir ein Thema, morgen heißt unser Thema, ich bin nicht normal, ich bin anders. Wer von euch fühlt sich da angesprochen, wer von euch sagt das, ich bin nicht normal? Ich entspreche nicht so der Norm und den normalen Vorstellungen. Ich bin irgendwie anders. Mit all solchen Menschen möchte ich morgen gerne sprechen. Und noch eine Rückmeldung zur gestrigen Sendung. Und zwar von Monika aus Bernkastel. Und sie nimmt Bezug auf die Anruferin, die im Internet strippt und sich dort auch pornografisch darstellt, um irgendwann einmal ihrer Tochter ein großes Geldgeschenk zu machen. Und die Monika schreibt, einerseits finde ich beeindruckend, wie die Anruferin für ihre Tochter sorgt und wie sie sich anstrengt, um dem Mädchen irgendwann mal eine riesige Geldsumme zukommen zu lassen. Aber ich glaube, dass ihre Tochter das sicher mit sehr gemischten Gefühlen entgegennehmen wird. Immerhin hat sich ihre Mutter in gewisser Weise prostituiert. Vielleicht sollte die Anruferin etwas Seriöses machen und dabei in Kauf nehmen, dass nicht so sehr viel Geld dabei herumkommt. Das würde die Tochter sicher mehr, viel, viel mehr beeindrucken. Eine Meinungsäußerung noch zu gestern von Monika. Daniel begrüße ich herzlich und der ist 18 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Daniel, was ist dein Thema? Ja, ich bin gerade von zu Hause abgehauen. Wie, gerade eben? Ja, vorhin, so vor um 8 Uhr oder so. Warum? Ja, ich hatte Probleme mit meinem Vater. Ich habe schon längere Zeit Probleme mit meinem Vater. Welche Probleme? Bitte? Was für Art von Probleme? Und zwar einmal, jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, moppert er rum, meckert nur über mich rum, sucht sich irgendwelche Kleinigkeiten, wo er immer auf mir rumhacken kann. Und jetzt letztens war das Problem wegen so einem Roller von mir und da war wieder irgendwas dran kaputt. Und er bezahlt den natürlich, und aber macht immer Ärger drum. Aber es sind so Kleinigkeiten. Es sind keine großen Sachen, dass er dich schlägt oder dass er deine Mutter schlägt oder irgendwie. Nee, das nicht. Nee, eine Mutter habe ich nicht. Achso, du lebst für deinen Vater alleine? Nee, ich habe eine Stiefmutter. Meine Mutter kenne ich nicht. Ja. Wie groß ist die Familie sonst noch? Ja, einen Stiefbruder gibt's noch, aber der Stiefbruder wohnt nicht mehr bei uns. Also seid ihr drei im Prinzip alleine? Ja, genau. Du bist gerade heute abgehauen, um 18 Uhr. Ja, ich bin jetzt hier unterwegs. Ich bin draußen. Wo willst du hin? Ich weiß es nicht, deswegen frage ich ja, was können wir machen? Ich weiß es nicht. Ich kann nicht nach Hause, ich weiß nicht, ich habe nicht den Drang nach Hause oder ich will einfach nicht nach Hause und für einen Freund kann ich auch nicht. Ich habe zwar einen Kollegen hier bei mir, aber ich kann auch leider nicht mit zu denen. Bist du draußen in freier Natur im Moment? Gehst du rum? Ja, so im Spielplatz. Ja, wie weit entfernt von zu Hause? Gut, 2-3 Kilometer. Achso, also nicht so ganz weit weg. Nicht weit, nein. Was machst du? Bist du noch Schüler oder bist du in der Ausbildung? Ich bin noch Schüler. Dieses Jahr wollte ich eigentlich eine Ausbildung anfangen, nur ich habe jetzt auch keine Lust, das irgendwie alles in Wasser zu setzen. Ich mache gerade einen Hauptschulabschluss nach. Ja. Ja, und ich weiß einfach nicht, was ich mache. Jetzt sag mir bitte doch noch, versuch mir das konkret zu erklären, was nun genau heute Abend gerade vorhin um 8 oder ein bisschen vor 8 Uhr vorgefallen ist. Ja, also ich war zu Hause, dann kommt mein Vater rein. Und dann habe ich ihn gefragt, wegen meinem Roller und ganz machen und so. Ja, und dann kam er erstmal her, wie sieht denn dein Zimmer aus? Dann ist er mit rübergegangen, war alles sauber. Mhm. Und dann hat er wieder irgendwas gesehen, ich weiß nicht, Mülleimer oder was das war. War ein bisschen voll, hat er direkt wieder rumgemoppert, kannst dich mal den Müll ausleeren, so, ich fütter dich hier durch und hast ihn nicht gesehen und du machst ja hier gar nichts. Mhm. Ja, und dann fing das hinterher an mit dem Roller. Dann hat er gesagt, ja, ich gebe hier nur Geld für den Roller aus, du machst den auch absichtlich kaputt und ja und sowas halt. Mhm. Du machst den absichtlich kaputt und nur damit ich, du spielst einfach mit anderen Leuten Geld, meint er immer zu mir. Mhm. Da sieht er nicht mehr ein. Ist es so, dass dein Vater alles bezahlt? Meine Großeltern bezahlen auch einen großen Teil. Die wohnen 2 Etagen unter mir, aber mhm. er will das nie. Mhm. Verdient Daniel denn vielleicht selbst auch ein bisschen was nebenher? Bitte? Verdienst du, Daniel, denn nebenher auch ein bisschen Geld? Nee, leider nicht. Das ist da frage ich natürlich auch erstmal ganz keck, warum eigentlich nicht? Ich wohne, wenn ich das mal so sagen kann, ziemlich weit ausgelegen. Mhm. Und ich habe eben halt den Roller, damit ich auch in die Stadt kann. Und mhm. ohne Roller komme ich schlecht irgendwo hin. Ich muss knapp eine Stunde mhm. bis zum Rundgang. Gut, aber in der Stadt gibt es ja nur viele kleine Jobs, die man dann annehmen könnte. Ja, das gibt es. Ich ja. habe jetzt schon mehrere Jobs mal versucht, aber ja. die erzählen mir dauernd immer, ja, und da muss ich so einen Freistellungsantrag und da muss der Vater was unterschreiben. Da habe ich gesagt, ich bin eigentlich 18, warum muss der Vater da was unterschreiben? Na, lass ihn doch. Wie, der unterschreibt dir nicht, wenn du einen kleinen Job annehmen nee, möchtest, um Geld zu verdienen? Er sagt immer nur, mach deine Ausbildung, nee, einen Job brauchst du nicht. Mhm. Dann wundere ich mich aber wieder hinterherum, wenn er mir dann, sagen wir mal, nichts bezahlt oder so. Mhm. Ich habe zum Beispiel jetzt auch eine riesen Schuldenlatte bei dem, weil er mir die ganzen Teile für den Roller gekauft hat. Mhm. Und auf dem anderen Weg sagt er wieder, such dir doch mal irgendwas. Ich komm da einfach nicht mehr drauf klar. Ich weiß nicht mehr. Dann musst du ihn aber nur wirklich auf diesen absoluten Widerspruch aufmerksam machen, dass er nicht dir vorwerfen kann, du gibst zu viel Geld aus und du sollst arbeiten und auf der anderen Seite sagt er wieder, du sollst nicht arbeiten. Ja, ich weiß es nicht. Ja, ich meine, das kann man ja auch, ich meine, du bist ein junger, erwachsener Mann, das kann man ja auch durch ein Gespräch und dann nochmal mit einem Gespräch, wenn es nicht beim ersten Mal klappt, ja auch wirklich klar machen, um auch den guten Willen zu zeigen. Mhm. Es gibt ja genügend kleine, irgendwelche kleinen Jobs. Ich habe mit 12 Jahren angefangen zu jobben. Weißt du, so kleine so Blättchen ausgetragen für Supermärkte. Und hab allen möglichen Kram gemacht, auch während ich zur Schule gegangen bin. Auch irgendwas findest du immer. Und das ist halt ein bisschen Geld, was einem gut tut, weil es macht einen selbstbewusst, das eigenverdiente Geld. Und wenn du ihm sagst, er hat wahrscheinlich Angst, dass du deine Schule vernachlässigst. Ja, kann man ja auch verstehen. Ja, das kann man ja auch verstehen. Da musst du ihm halt klar machen, Papa, der Job ist nur meinetwegen 2 Stunden am Wochenende oder was auch immer. Ich werde meine Schule nicht vernachlässigen. Daniel, jetzt erstmal, geh heute Nacht wieder nach Hause. Geh nach Hause. Da hängt so viel dran bei dir. Du sagst, du möchtest unbedingt den Schulabschluss nachholen und erreichen. Das, was du gerade erzählt hast, klingt, ich kann das verstehen, dass es ätzend ist und dass einem das auch sehr auf die Nerven geht und dass es einem manchmal bis hier steht, für dich auch. Aber es sind nicht ganz gravierende Konflikte zwischen dir und deinem Vater, wo man sagt, die können nicht mehr miteinander leben. Ich glaube, das ist alles noch im Rahmen des Normalen, was du beschrieben hast. Und vielleicht darfst du, lass mich mal einen Satz sagen, vielleicht darfst du auch nicht so bockig sein. Versuch ihm doch auch ein bisschen näher zu kommen. Wahrscheinlich hast du auch ein bisschen Schuld an der verzerrten Stimmung. Dann mach doch mal deinen Mülleimer sauber, mein Gott, nochmal. Und zeig ihm ganz einfach, dass du ihn auch ernst nimmst in seinen Ansichten. Und fahr nicht nur das Gegenprogramm. Hm. Ich weiß, dass wenn man so provoziert wird, dann macht man dicht und kontert immer dagegen und immer wieder. Aber dann macht man das Ganze nur noch schwerer und du siehst ja, und jetzt hängst du auf der Straße irgendwo auf dem Spielplatz oder was du sagst, wo du rumsitzt. Ja. Außerdem werden die ja vermutlich auch sich bald anfangen, Sorgen zu machen, wo du steckst und wo du bist. Nee, mein Vater ist eigentlich in dieser Beziehung eiskalt, das weiß ich von dem. Ja, heute vielleicht noch. Wenn du ein paar Tage weg bist, ist der nicht mehr eiskalt, weil dem sicher sehr viel auch an seinem Sohn gelegen ist. Und der Angst hat, dass irgendwas passiert sein könnte, was ja auch berechtigt ist, die Sorge. Welche Rolle hat eigentlich deine Stiefmutter in den Konflikten? Eigentlich gar nichts. Mein Vater sagt immer, sie sollte sich da weitmöglich raushalten. Mhm. Und das ist auch so, sie hält sich auch raus. Ja, die hält sich auch raus. Ja, ist ja eigentlich auch korrekt, denn das ist ein Ding zwischen euch beiden. Mhm. Also, ich kenne ja nicht die ganze Problematik jetzt von euch. Ich würde sagen, geh nach Hause, überschlaf das Ganze nochmal und guck auch mal ein bisschen deine eigene Rolle und deine eigenen Fehler an. Dazu gehören immer 2 Leute, wie du es gerade beschrieben hast. Du hast auch Fehler, du hast auch Schuld daran. Ja, weiß ich. Und du hast viel mehr innere Standfestigkeit, wenn du auch mal einen Fehler zugibst. Da wird man nicht kleiner von, sondern letztendlich größer von. Und versuche ganz einfach durchzukriegen, dass du auch wirklich einen kleinen Job mal annimmst und was machen kannst. Dann hast du ein bisschen mehr Geld, halt auch in der eigenen Hand, was du selbst verdient hast. Mhm. Ich meine, wenn du dir gerne die ganze Nacht in der Kälte, na, so kalt ist es nicht, draußen um die Ohren schlagen willst, mach es, aber geh da morgen früh bitte nach Hause. Ja, die Nacht weiß ich nicht, ob ich noch nach Hause komme, weil ich habe auch keinen Schlüssel. Ach so. Na gut, das ist vielleicht jetzt irgendwie so eine kleine Lehre, die jetzt in der Nacht dich rumtreibst. Aber denk halt wirklich auch an deinen Schulabschluss. Gefährde das nicht durch so eine blöde Aktion jetzt, wenn du jetzt ein paar Wochen weg wärst. Das war ich ja schon mal. Ja, siehst du da. Da habe ich meine Schule weggeworfen. Ja, siehst du. Da habe ich versucht, einen Neuanfang zu machen. Ich bin jetzt vor einem Dreivierteljahr bin ich das erste Mal zu meinem Vater gezogen. Vorher habe ich bei meinen Großeltern gewohnt und danach im Heim. Mhm. Und deswegen, ich weiß nicht, vielleicht kommt das auch dadurch, dass er nicht so richtig und ich nicht so richtig. Also wir haben uns immer nur selten gesehen, deswegen. Sieh doch mal zu, du bist jetzt 18 Jahre alt, sieh doch mal zu, dass du die nächste Zeit so einigermaßen mit ihm noch hinkriegst und habe die Perspektive, dass du vielleicht in einem Jahr oder sobald es finanziell irgendwie geht, dass du ein eigenes Zimmer irgendwo hast, eine eigene Wohnung, eine kleine. Oder ziehst du... Ja, bin ich auch bei, das ja. Aber versuch es mit dem Vater hinzukriegen, Mensch. Ja, versuche ich. Ja, ich wünsche alles Gute. Jo, ich danke dir. Tschüss, Daniel. Tschö. Petra, 42 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Petra. Ja, das ist aber nett, dass ich dich am Telefon habe. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Das war der zweite Anruf und ich bin glatt zweimal durchgekommen. Einmal vor circa 10 Jahren oder so und einmal jetzt. Nachvollziehen, so lange mache ich das noch nicht. Ja, aber kurz bevor, als du angefangen hast. Ja, das ist jetzt 6 Jahre her. 10 Ja, gut. Ja, gut. Petra. Also ich möchte einmal kurz was zu gestern sagen. Bitte. Das, was die Frauen und die Männer da sagen, dass denen das Spaß macht, ja, und dass das okay ist und so. Das ist ganz einfach deshalb, weil jeder, der was macht, also solche Sachen oder überhaupt davon der Sache einfach überzeugt ist und sich das auch einreden muss. Mhm. Weil sonst merkt er ja, wie ätzend das im Grunde genommen ist. Ja, obwohl ich auch schon mit Huren gesprochen habe, die gesagt haben, ich finde es gar nicht gut und ich mache es nur aus einer Notsituation heraus. Genau, das ist ja das meiste. Die wollen die schnelle Kohle machen, ja, und zwar gut machen. Man weiß ja, wie es abläuft, schnell, schnell. Mhm. Und vor allen Dingen sieht dann eine Tasche, ist ja nichts, ist ja nur Arbeit, ich kann das differenzieren. Aber ich denke mir mal, wenn man in Anführungsstrichen am Tag 4 bis 5 Penisse drin hat und dann noch verschiedene und die Rüche und alles, das kann ja gar nicht außen vor bleiben, das muss ja nach innen dringen. Wo wir Frauen sowieso so sensibel und kompliziert sind. Wo ihr so sensibel und kompliziert seid, genau. Ja. Wolltest ja, du... aber weshalb ich anrufe? Ja. Nein, bitte entschuldige. Nee, ist okay, das war gut, dass du eine kleine Rückkopplung auch gemacht hast zu gestern. Lässt mich überhaupt anrufen? Ich finde eine ganz, ganz komplizierte Beziehung. Eine ganz komplizierte Beziehung? Ja, ich habe einen Freund, der überhaupt nicht mein Typ ist, vom Aussehen her und vom Alter her. Wie alt ist er? Und der ist jetzt 47 wird er. Ja, ist ja nicht viel älter als du. Ja, meine Freunde waren immer 6 bis 9 Jahre jünger als ich. Mhm. Aber nicht von deiner Seite aus. Ich bin nicht der Typ, der anspricht. Ja. So, ne? Okay, also er ist 47 Jahre alt. Mhm. Ja. Und hat einen Club, beziehungsweise mehrere, ist auch Mitbesitzer. Also Club heißt, er hat eine Disco? Nein, etwas Sexclub. Mehr zu dem gestrigen Bereich rein. Ein Sexclub. Ein so richtig Rotlichtmilieu? Ja, schon ganz lange. Ein Zuhälter gar? Nein, nee, nicht so extrem. Nicht so extrem, aber er hat was passiert in den Clubs? Hat er Mädels da auch angenommen? Ja, der hat so wie eine Bar halt, mit viel teuer... Geld abkillt hat, weiß ich, 25 Mal oder so. Mhm. Und dann sind da ein paar Frauen, die halt zur Anregung beisteuern und dann gegebenenfalls auch in die Zimmer gehen. Mhm. Und da verdient dann dein Freund auch dran, wenn die Mädels mit den Männern in die Zimmer gehen. Das ist ein Hauptberuf teilweise. Okay, also er hat 2 Clubs, hast du. Mhm. Ja. Mhm. Und dann hat er auch da natürlich dementsprechend 2 Frauen. Er hat 2 Frauen, er hat dich und noch eine andere. Nein, mich nicht, ich bin nicht solide. 2 Frauen und mich dann. Ach, er hat 2 Frauen und dich. Das heißt, er hat 3 Frauen. Ja, komm, wenn du so sagen willst, ja. Ja, ich sag's mal ganz einfach so. 3 Frauen hat er. Mhm. Und du bist die... Von jedermann träumt. Ja. Wissen alle Frauen voneinander? Ja, sagen wir mal so, ich weiß es. Und in den Kreisen, sag ich mal in Anführungsstrichen, ich möchte das nicht abwerten oder so, aber ich bin solide, so die Kreise da, sag ich mal jetzt, die wissen es zwar, dass es mich gibt, sind auch nicht glücklich, sind sehr unglücklich darüber, weil sie auch nicht machen können. Und akzeptieren das halt, genauso wie ich. Du hast die anderen Frauen aber noch nie kennengelernt. Nein, möchte ich auch nicht. Möchtest du auch nicht. Vielleicht solltet ihr drei Mädels euch mal zusammentun. Nein, nein, ich nicht. Das nicht. Noch eine Frage zu dem, was du gerade erzählt hast. Wie hast du ihn überhaupt kennengelernt? Hast du ihn in einem solchen Club kennengelernt? Nein, ganz gut. Da, wo ich wohne, wohnt er auch. Ich wohne schon über 10 Jahre hier. Mhm. Und habe den auch immer mal gesehen und so. Und durch eine Freundin habe ich den kennengelernt. Mhm. Und dann bin ich auch solo gewesen, so mein Herzensmann, so der Traummann, den ich damals kennengelernt habe, entpuppte sich dann als Niete, den musste ich dann halt rausschmeißen. Ja, und dann bin ich über 2 Jahre solo und ohne Mann gewesen, weil ich die Nase echt voll hatte. Mhm. Und er hatte dann auch keine Freundin mehr und hat dann mal so ab und zu mal, hi, wie geht's und so, weil er war schon immer etwas an mir interessiert. Mhm. Ja, und dann habe ich mir gedacht, eigentlich ist er gar nicht so schlecht, fand ich mein Typ. Aber du wusstest immer gar nicht, was er so macht. Dort hat mir eigentlich in dem Augenblick noch nichts ausgemacht, weil ich auch nichts Festes haben wollte, sondern mal so essen und vielleicht mal in die Kiste springen. Aber du wusstest das, dass er das macht? Ich wusste das, wusste ich schon immer. Ja, und dann hat sich das dann nach 5 Jahren so ergeben, ja, dass er jetzt mein absoluter Traummann ist. Also wie lange seid ihr jetzt eigentlich richtig zusammen? 4. Februar 5 Jahre. 5 Jahre? Und er hat seit 5 Jahren auch die anderen Frauen nebenher? Ja. Wie hältst du das aus, Petra? 102 uneheliche Kinder. Aber nicht bei dir, mit dir? Nee, mit dir keins. Nein, ich nicht mehr. Nein. Wie hältst du das aus? Wie ich das aushalte? Mhm. Also am Anfang, das muss man sich vorstellen, ich bin ja langsam da reingewachsen. Mhm. Der kam ja auch nicht immer oder jeden Tag, wohl mehrere Male die Woche und blieb da mal 3 Stunden, 5 Stunden. Hat er denn, muss ich auch noch fragen, hat er denn am Anfang klar die Karten auf den Tisch gelegt? Ja. Hat er gesagt, ich habe hier noch 2 Frauen? Ja, also nicht so, ich habe jetzt hier noch 2 Frauen, ich wusste das ganz einfach. Auch durch die Freundin, da hatte ich den Kontakt mit. Und das hat dich damals nicht abgeschreckt? Nein, weil ich damals gedacht habe, okay, der soll mir ja nicht gefährlich werden. Das war ja der Grund, warum ich mit... Achso, das sollte nur so eine lockere Sache sein. Ja, ich wollte ja keine feste Beziehung. Ich wollte einfach nur so ein bisschen Sicherheit, dass ich da nicht ständig andere Männer habe. Aber Petra, ist man denn nicht, oder ist Frau denn auch nicht, gerade wenn man jemanden so wirklich liebt, mit Haut und Haaren und allem drum und dran, nicht tierisch eifersüchtig, wenn man sich... Eifersüchtig, deprimiert... Ja. Man zweifelt manchmal an sich. Na klar. Vor allen Dingen, er hat da auch gar nicht so viel Zeit. Also wenn er 2 Frauen hat, ist es ja schon schwierig, das unter einen Hut zu bringen. Das ist der absolute Knackpunkt. Also bei uns funktioniert das im Bett super geil, toll. Mhm. Also ich, wie soll ich das sagen, so multiple Orgasmen hast du ja auch schon mal da gehabt, ne? Mhm. Habe ich, seitdem ich den kenne, ständig. Wir schlafen, ja, also scheint 7, 8 Mal in der Woche, aber ich sehe den tagsüber nicht. Jeden Morgen muss er pünktlich raus und am Wochenende und Feiertage wie Weihnachten, Silvester und da sehe ich ihn. Also scheint ja ein toller Hecht zu sein. Der bringt dich... Nein, das hat mit toller Hecht nichts zu tun, da vertust du dich. Wir passen einfach, die Chemie stimmt. Ja, ja, das man ist natürlich klar. Man kann sich also fallen lassen. Weißt du, welcher Frau er am meisten Zeit widmet? Ja. Wem? Ja. Dir? Ja, indem er nachts immer da ist. Ach, ist immer bei dir? Immer. Mhm. Also von Montag bis Freitag. Und wann hat er Sex mit den anderen Frauen? So gut wie gar nicht, weil ich nichts mehr überlasse. Was? Das habe ich nicht verstanden. So gut wie gar nicht. So gut wie gar nicht? Ja, dann verstehe ich es nicht. Dann hat er doch auch de facto keine 2 anderen Frauen. Doch, er muss ja ab und zu mal mit ihnen schlafen. Warum muss er das? Ja, weil die auch Geld verdienen für ihn. Deswegen muss er doch mit denen nicht schlafen? Frauen. Nein, aber doch, die wollen ja ab und zu mal ihr Tribut haben. Ach so, so ist das üblich. Ja. Ja, aber dann hast du ja erstmal die guten Karten, ne? Die guten Karten. Liebt er dich denn auch, sagt er das? Das auf jeden Fall. Ja. Das sagt er mich mir nicht nur, das kann man auch spüren. Also das hört sich ja jetzt so an, als wäre das andere so eine Pflichtübung für ihn. Ja. Und ist das wirklich so nötig? Ich frage jetzt mal ganz blöd. Ja, das ist sein Hauptberuf. Ja, ja, gut. Aber muss er denn da mit den Frauen ab und zu schlafen? Nein. Wollen die Frauen das denn? Krise. Der kriegt ja dann immer eine Krise. Meistens geht die Frau dann hin, wo er dann zum Beispiel so ist und packt ihn dann nachts, wenn er pennt. Man kennt ja die Männer, wenn die dann so richtig, wenn er nicht mehr abwehren kann, muss es halt sein. Aber ich verstehe diese Mädels auch nicht. Warum wollen die das denn unbedingt? Ja, das weiß ich auch nicht. Aber die haben doch auch nicht die Einbildung, dass sie mit ihm zusammen sind. Die sollten doch froh sein, wenn er sie als Chef gut behandelt. Deswegen müssen die doch mit dem nicht in die Kiste gehen. Ja, warum die es machen, weiß ich nicht. Meine Beweggründe kenne ich. Ihre Beweggründe kenne ich. Deine Beweggründe sind mir auch nachvollziehbar. Ja, klar. Mhm. Aber ich habe es gerade am Anfang viel dramatischer verstanden. Ich dachte, dass er wirklich 3 Frauen hat, mit denen er fast gleichberechtigte Beziehungen lebt. Aber das ist ja so nicht der Fall. Ja, die zeitmäßig, also du musst das so vorstellen. Wenn er also morgens hier weggeht, dann sehe ich den vorspätabends nicht. Wenn ich mal Glück habe und ich habe einen super guten Lauf und das lügt alles da, dann ist er manchmal um 10, 11 Uhr hier, aber 70% der Zeit wird er erst immer halb eins, halb zwei, halb drei. Ja gut, aber er verbringt die Zeit ja nicht mit den anderen Frauen, sondern die sind auch da, wo er ist. Ja, aber wenn er am Wochenende dann da ist oder wenn Ostern ist oder so, dann ruht er sich in ihrem Bett aus und nicht in meinem. Da macht er da Frühstücke und nicht bei mir. Jetzt du armes Ding, es ist Wochenende. Du bist alleine in deinem Bett und stellst dir vor, wie dein Traummann da mit den zwei Mädels vielleicht rum. Niemals. Das stelle ich mir nicht vor. Das stellst du dir nicht vor? Nein. Aber man denkt ja doch irgendwie ein bisschen dran. Ja. Und dann kochst du zu Hause. Dann, wenn ich nicht aufpasse und mich treiben lassen würde, dann würde ich sehr wahrscheinlich hier in Tränen ausbrechen und auch Depressionen kriegen. Mhm. Aber das möchte ich nicht. Und das ist auch nicht notwendig. Wir wollen aber nochmal ganz klar feststellen, du bist in diesem Gewerbe nicht tätig, ne? Nein, ich bin die Solide. Er möchte das auch nicht. Du bist ganz solide. Ich bin schon mal hingegangen und habe so in Geldnot mal angeboten, mal ab und zu. Ne? Also von mir aus, ganz wirklich, also nicht jetzt so hintenrum oder so, wie viele Frauen sagen. Mhm. So von mir aus gesagt, wie kann ich mal eben schnell einen Tausender verdienen oder so, ne? Mach da mal was und mach da. Nein, das macht er nicht. Ich bin so, Petra, wie soll das jetzt weitergehen? Die nächsten 20 Jahre bis zur Rente? Ich möchte also gerne mit ihm alt werden, weil auch die Chemie stimmt, das denke ich. Und willst du das weiterhin so in Kauf nehmen? Bleibt dir gar nichts anderes übrig? Es bleibt mir nichts anderes übrig. Das ist ein Kompromiss, den ich schließen muss. Also ich muss jetzt mal, wir haben ja viele, viele Zuschauer im Rotlichtmilieu, was man so Rotlichtmilieu nennt. Ne? Ich bitte wirklich euch mal darum, ihr Mädels, ihr Jungs, die hier zuschauen, mich in den nächsten Tagen mal anzurufen, um mir das zu erklären, warum ein Clubinhaber ab und zu mal mit den Mädels schlafen muss und warum die Mädels das vor allen Dingen wollen. Das ist mir völlig unbegreiflich. Ich weiß es auch nicht. Also ist mir ein Rätsel. Also ich bin sicher, am Freitag oder morgen kommen irgendwelche Anrufe dazu. Ich denke mir mal, das ist ja auch nicht so eine blöde Sache, von der ich jetzt das schön reden will. Ich möchte das wirklich nicht schön reden. Mhm. Aber ich weiß ja, was wir an Sex miteinander haben. Und ich meine, immer könnt ihr auch nicht. Ne? Petra, also das ist schon eine kuriose Beziehung, die da abgeht. Ja, und ich muss dazu sagen, was ich überhaupt sagen wollte. Ja. Ich bin glücklich. Also 100 pro hab ich und gehört. Treu, ohne Ende. Ich habe gehört, dass du glücklich bist. Und treu. Und du hast deinen Traummann gefunden, du hast die mega Orgasmen schlechthin, die du früher wohl nicht so hattest mit anderen Männern. Ne? Also was will eine Frau mehr? Ne, denke ich mir auch. Genau. Und das, wenn er dann eifersüchtig ist, wenn ich mal rausgehe, tanzen gehe und so, ich habe auch viel im Gastronomiebereich gearbeitet, als Kellnerin und als Zapferin und so. Wenn dann der Richtige kommt und so. Ich sage ja, ich suche ja überhaupt gar keinen. Ich will ja gar keinen anderen. Ich will ja nur. So ist das schön, so hören wir das gerne. Ja, ne? Genau. Petra, alles Gute, viel Glück. Okay, ich danke dir. Auf Wiederhören. Bis in 6 Jahren. Ja, bis in 6 Jahren. Genau. Tschüss. Jetzt geht's weiter mit. Ich frage mal in meiner Regie. Mit Markus, 26 Jahre alt. Hallo. Hallo. Guten Morgen, Markus. Guten Morgen, Domian. Bei mir geht es um eine Internetbekanntschaft und was sich daraus so alles entwickeln kann. Was kann sich denn da alles entwickeln? Fangen wir vorne an. Du hast ein Mädel oder einen Jungen kennengelernt? Ich habe ein Mädel kennengelernt. Ein Mädel kennengelernt. Eine 19-Jährige, das ist ein paar Wochen her, ich weiß nicht mehr genau, wann das war. Mhm. Dann in so Chaträumen? Nee, das war so ein Single-Treff, also im Prinzip so eine Kontaktseite. Ja. Wir haben dann relativ schnell Telefonnummern ausgetauscht, relativ häufig telefoniert und haben uns auch ziemlich gut verstanden immer. Mhm. Und jetzt hat es sich ergeben, dass ich am vergangenen Wochenende bei ihr in der Nähe auf eine Party eingeladen war. Mhm. Und da wollten wir uns dann einfach mal treffen. Mhm. Wir haben uns dann Samstagnachmittag getroffen und hat eigentlich soweit alles gestimmt. Ich fand die ziemlich nett, ziemlich gut aussehend, ziemlich sympathisch. Du hattest ja vorher kein Foto oder so. Ich hatte von ihr überhaupt kein Foto. Ich hatte eine Beschreibung. Das stelle ich mir immer irre spannend vor, wenn man irgendwie über Chat, über Internet jemanden kennengelernt hat und nur telefoniert hat. Ja, genau. Nein, derjenige kann vielleicht eine tolle Stimme haben. Aber sieht er oder sie dann genauso aus, wie man sich das vorstellt? Meistens nicht. Nee. Meistens nicht, genau. Aber bei dir war es so. Sie war hübsch und nett und hat dir gefallen. Genau. Mhm. Wir waren dann im Kino, da wurde es dann auch relativ schnell, relativ intim. Im Kino schon? Im Kino, beim ersten Mal im Kino schon intim. Und knutschen und alles. Noch mehr? Das ging richtig, nee, nicht mehr. Ja, ja, dann geht's. Das war ein normales Kino, normaler Film, also. Kein Sex im Kino? Nein. Gut. Gut, abends musste ich dann auf die Party und habe dann von ihr gleich eine SMS bekommen. Du, ich glaube, ich habe mich in dich verliebt und alles und habe mich dann daraufhin für den Sonntag nochmal mit ihr verabredet. Warum hast du nicht mitgenommen zur Party, Mensch? das ging irgendwie nicht. Sie hatte da was vor an dem Abend und ja. Gut, aber sie hat dir eine SMS geschickt, die ich glaube, ich habe mich verliebt. Genau. Ist ja schon süß, ne? Fand ich auch, ja. Deswegen auch am Sonntag noch ein zweites Treffen. Mhm. Und das Wochenende an sich war dann eigentlich wirklich relativ schön. Mhm. Kompliziert wurde es dann am Dienstagabend, als wir telefoniert hatten. Wo hast du denn übernachtet? Bei wem? Dann an dem Sonntagabend? Bei meinem Freund. Bei dem Freund, ja. Also bei der Party. Mhm. Dienstagabend, ganz normal telefoniert, wie immer, war relativ schön. Mhm. Und dann hat plötzlich ihre Stimmung umgeschlagen, sie war ganz deprimiert, ganz traurig. Mhm. Keine Ahnung, wir haben dann irgendwann aufgehört zu telefonieren. Eine halbe Stunde später klingelt wieder das Telefon. Mhm. Und sie beschreibt mir, wie sie sich jetzt gerade mit einer Scherbe irgendwie den Arm aufritzt. Mhm. Hat mir das ganz genau beschrieben, hat irgendwie gemeint, es hat sowieso alles keinen Wert und... Oh, das ist aber hart. Und was auch immer. Ich habe dann erst versucht, ihr das irgendwie noch auszureden. Wahrscheinlich auch eine Situation für dich, in der du völlig hilflos warst. Natürlich, ne? Ich hatte totale Panik. Mhm, ja. Das heißt, da habe ich gezittert und wusste nicht, was machen. Mhm. Ich habe dann eben einfach die Polizei angerufen, Krankenwagen angerufen, weil ich hatte ja ihre Adresse und habe die da einfach hingeschickt. Mhm. Ja, und dann? Ich habe dann an dem Abend gar nichts mehr erfahren. Mhm. Und am nächsten Tag, also im Prinzip bis heute, da wurde es dann richtig krass. Ich habe erst nachmittags bei der Polizei angerufen. Die meinten dann, die Streife hätte überhaupt nichts festgestellt. Sie hätte alles abgestritten, also von wegen Selbstmordversuch nichts gewesen, keine Ahnung. Mhm. Und das hat mich dann irgendwie schon sehr verwundert. Mhm. Weil das war wirklich so detailgetreu beschrieben und es hat wirklich so echt geklungen. Also das war nur Show? Alles Show, ja. Alles Show. Und ich habe dann schon befürchtet, wahrscheinlich war das Wochenende dann auch nur so ein komisches Spiel, keine Ahnung, was sie da vorhatte. Mhm. Hab dann auf jeden Fall abends nochmal angerufen und hatte ihre Mutter am Telefon. Mhm. Und das Erste, was sie gesagt hat, war, weißt du eigentlich, dass meine Tochter erst 13 Jahre alt ist? Ach. Das dachte ich in dem Moment auch. Genau. Was hat sie denn gesagt, wie alt sie sei? 19. 19. Und du hast sie ja gesehen? Ich habe sie abgenommen. Du hast sie abgenommen? Ja. 13 Jahre ist er. Also mir ist es jetzt irgendwie im Nachhinein total peinlich. Ich denke immer, ich hätte es vielleicht irgendwo ran merken müssen, aber sie hat sich so erwachsen gegeben. Gut, sie war manchmal schon ein bisschen kindisch, aber ich denke, mit 19 ist das auch noch. Darf man auch mal ein bisschen kindisch sein. Genau. Ja, ja. Und auch vom Aussehen her, geschminkt, elegante Kleidung. Aber hast du denn dann nicht ein bisschen eingehen, damit der Mutter dann auch gesprochen hat? Ja, klar, natürlich. Wir haben das dann alles nochmal genau besprochen. Mhm. Und es war wirklich sehr viel Show von ihr. Ist die Mutter nicht auch böse auf die Tochter? Oder war die auf dich gar böse? Die Mutter war auf mich überhaupt nicht böse. Ja, auf dich böse. Aber das Mädchen hat sich auch nichts irgendwie angetan mit dem... Nee, da war gar nichts. Gar nichts. Sie hat wirklich nur gespielt. Da war überhaupt nichts. Sie hat dann auch gegenüber der Mutter abgestritten, dass sie überhaupt mit mir telefoniert hat. Mhm. Und so getan, als ob sie jetzt gar nicht wisse, warum da plötzlich die Polizei vorm Haus steht. Mhm. Aber das hätte die Mutter natürlich dann auch nicht abgenommen. Oh, dann hängt der Haussegen bei denen immer schief, ne? Das denke ich jetzt auch. Aber auch zu Recht, ne? Was, zu Recht. Was sie da angerichtet hat. Aber da kommt man ja doch ins Grübeln, ne? Ja, auf jeden Fall. Auf wen man sich wie einlassen soll. Und dann hast du gar... Vor allem bei solchen Bekanntschaften dann eben. Bei solchen Bekanntschaften. Aber du hast sie ja sogar gesehen, ne? Geschweige denn, wer weiß, was den Leuten alles passiert, bei Bekanntschaften, die sich noch nicht gesehen haben, ne? Die nur chatten oder nur telefonieren. Ich meine, da kannst du wahrscheinlich gar nicht sagen, was da stimmt und was nicht. Hast du jetzt auch Wut? Fühlst du dich ja verarscht? Eigentlich nicht. Mhm. Weil ich habe dann auch mit ihr nochmal telefoniert und es war wohl wirklich so, dass sie sich total in mich verknallt hat. Ach, du hast sie dann auch nochmal erwischt? Ich habe auch noch mit ihr nochmal telefoniert, ja. Mhm. Sie hat sich dann entschuldigt, wie leid es ihr tun würde und sie hätte wohl auch vorgehabt, mir das irgendwann zu sagen, dass sie so jung ist. Und also ich denke mal, da ist einfach bei ihr dann irgendwas mit ihr durchgegangen. Mhm. Und sie hat dann auch irgendwie versucht, nochmal Aufmerksamkeit zu kriegen. Ja klar. Hat sie dir denn vielleicht irgendwie gestanden oder gesagt, dass sie das schon mal gemacht hat oder warst du jetzt der Erste? Das konnte ich jetzt noch nicht in Erfahrung bringen, das würde mich auch noch interessieren. Man kann ja eigentlich froh sein, Markus, dass sich das so schnell aufgelöst hat, ne? Und aufgehellt hat. Stell dir mal vor, du wärst etwas länger mit ihr in Kontakt geblieben und hättest dann mitgekriegt, dass es ein Kind noch ist. Ne? Ja eben. Ich war dann wäre es ja viel, viel komplizierter geworden und für dich vielleicht auch viel folgenschwerer. Hätte es enden können, ne? Mhm. Willst du denn jetzt nach dieser Erfahrung weiter so diesen Internetweg gehen, um also Frauen... Ich werde eher davon wieder Abstand halten, wieder Abstand nehmen und dann doch wieder irgendwelche herkömmlicheren Wege... Die gute alte Disco, ne? Genau, ansprechen, anbaggern. Bist du auch öfter hier und so? Da ist es vielleicht nicht ganz so gefährlich. Aber was wirklich seltsam ist, du hast lange mit ihr telefoniert oder oft mit ihr telefoniert, dass du bist ja nun immerhin 26 schon, dass du das nicht gespürt hast, dass das noch ein sehr junges Mädchen ist. Am Telefon ist es irgendwie überhaupt nicht rübergekommen. Sie hat eine relativ tiefe Stimme, hat total erwachsen geklungen. Nochmal haarscharf gut gegangen, ne? Ja. Würde ich sagen. Markus, alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, in der Technik heute Nacht war Anne Buchholz. Und morgen haben wir eine Themennacht und das Thema heißt, ich bin nicht normal, ich bin anders. Und ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die von sich das sagen. Egal aus welchem Grund. Es gibt 100.000 Gründe, warum ein Mensch nicht zur Norm gehört. Das können lustige, schräge Gründe sein, es können auch ernste Gründe sein. Ich bin nicht normal, ich bin anders. Das ist unser Thema morgen. Ihr könnt ab 0 Uhr anrufen und um 1, ich hoffe ganz pünktlich, im Radio und im Fernsehen, im WDR-Fernsehen bei 1 Live sind wir dann da und bei euch. Gute Nacht, schöne Nacht, bis morgen. Ciao.